Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Lukas und Marv. This is Lukas und Marv. Okay, to that good and

body, yo. Know what I heard? You got that bam, bam, bam, bam, yo. Bam, bam, bam, bam, yo. Bam, bam, bam, bam, yo. Right, left, drill, go on you. Splash, big, take a leap. Big, take a leap. Big, take a leap. Right, left, drill, go on you. Big, take a leap. Big, take a leap. Big, take a leap. Right, left, drill, splash. Big, come take a leap. Big, come take a leap. Big, come take a leap. Right, left, drill, go on you. know that I live in. I'm the only kid for the money in the pin. I make you pop like with a blow pair. Really gonna leave my heart when I got there. I got the budget, you know I'm prepared. As well as I got a shotgun spur. Are you mad? Are you dumb? In the rage, like, what is he on? Like a gun, you caught one. This face is hard like a shotgun. Are you mad? Are you dumb? In the rage, like, what is he on? Like a gun, you caught one. This face is hard like a shotgun. We'll be right back. immer gleich wieder. Schöne Bitches, die sind für sein Kopf, er liebt da und ich krieg, ich mach die Scheiße nicht aus Witz, das Champo, Longus, Mongus, Shit, ich scheiß auf dich. 030 Berlin, Nova ist wieder auf Lean. Tinte grün, lass mich ziehen. Warte mal, ich glaube, ich hatte genügend Sativa. Warte mal, Lean oder Alkis hatte, weil ich habe Barista, ich habe Ware, da ich rappe und die Leute sagen, atme mal. Das ist so viel gespittet, das ist so viel gespittet. Ich habe, ja. Ey, alle meine Freunde stinken morgens so nach mir. Sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. Doucet with my boo, babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a wealthy world with my pay stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM. Piss out your per diem. You just got the hate. If I quit your BM, I still rock Mercedes, folk. If I quit this season, I still beat the greatest. My stroke can't win my right stroke, put a little baby in the spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's level two, you ain't high, no, bitch, BM. Hey, mal für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. We'll be right back. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Alles wird gut. Sometimes, and to my surprise, I can finally breathe. Whoa. Whoa. It's a real thin line between wasting time and getting some peace, though. Whoa. Oh, the depths I dive, trying to finally find out what it all means. I'm faithful.